Junge Archäologen. Leider tappen wir in Sachen Steinzeit noch immer ziemlich im Dunkeln. Wir wissen, dass unsere Vorfahren manchmal in großen Gruppen zusammengearbeitet haben, was ihnen einen Riesenvorteil gegenüber den Neandertalern, den Löwen und Elefanten verschaffte. Aber bedeutete es, dass sie auch dauerhaft in großen Gruppen zusammenlebten? Zum Beispiel zu 500 in einer riesigen Höhle? Oder wohnte jede Familie in ihrer eigenen kleinen Höhle und traf die anderen nur, wenn etwas Wichtiges anstand? Lebten sie überhaupt in Höhlen? Gab es Familien? Fangen wir mal mit den Höhlen an, denn den typischen Steinzeitmenschen stellen wir uns doch in einer Höhle vor, oder? Schließlich wurden die meisten Überbleibsel aus der Steinzeit in Höhlen gefunden. Steinwerkzeuge, Knochen und Malereien an den Wänden, sowie das berühmte Bild eines Wildpferdes, das vor 17.000 Jahren in der Höhle von Lascaux in Frankreich entstand. Entdeckt wurde die Höhle von Lascaux nicht etwa von Profi-Archäologen. Nein, das waren französische Jugendliche. Bei einem Streifzug durch den Wald fiel ihnen ein Loch im Boden auf und sie beschlossen, es zu erkunden. Zuerst warfen sie Steine hinein, um zu prüfen, wie tief es ist. Sehr tief. Das war ihnen schnell klar. Doch das schreckte sie nicht. Sie hangelten sich durch die Öffnung, zwängten sich durch einen feuchten, lehmigen Tunnel und kletterten in die Finsternis hinunter. Ganz schön mutig, wenn du mich fragst. Und ihr Mut hat sich gelohnt. Sie haben eine riesige unterirdische Kammer mit hunderten von prähistorischen Wandmalereien entdeckt. Einer der sensationellsten archäologischen Funde des 20. Jahrhunderts. Aber es war nicht die erste Entdeckung dieser Art, die Kinder machten. 60 Jahre zuvor wollte der Archäologe Marcellinus Hans de Sautolla die Höhle von Altamira in Spanien erforschen. Um nicht so alleine zu sein, nahm er seine 8-jährige Tochter Maria Justina mit. Doch die langweilte sich, weil ihr Vater die ganze Zeit im Boden herumstocherte und jede noch so kleine Unebenheit nach Werkzeug und Knochenresten absuchte. Also sah sie sich auf eigene Faust um. »Guck mal, Papa, Stiere!« rief sie plötzlich. Marcellino blickte vom Boden auf und stellte verblüfft fest, dass die Wände und die Decke der Höhle über und über mit wunderschönen Bildern von Bisons und anderen Tieren bemalt waren. Aber nur weil viele Überreste aus der Steinzeit in Höhlen gefunden wurden, müssen unsere Vorfahren nicht zwingend Höhlenbewohner gewesen sein. Tatsächlich haben sie sich nur sehr selten in Höhlen zurückgezogen. Meistens schlugen sie ihr Lager im Freien auf, bauten sich Hütten aus Holz oder Zelte aus Zweigen und Tierhäuten.